Wir bringen heute ein Hörspiel nach dem wohl närrischsten und heitersten Buch des Erzählers Ermanno Cavazzoni, Kurze Lebensläufe der Idioten. Ein Monatskalender mit je einem seltsamen Heiligen für jeden Werktag und einem außergewöhnlichen Selbstmord für jeden Feiertag. Na, Anke Sevenich, hallo. Hallo, Bettina Lohmeier. Hallo, Bettina Lohmeier. Hallo, Gerd. Heidemarie Rogier. Hallo. Markus Graf. Ja, grüß dich. Ja, prima. Otto Schnelling. Ja, Otto. Ja, witzig, ne? Idiotisch. Es gibt Leute, die sagen, dass die Menschheit mit jedem Tag idiotischer wird. Bis sie schließlich bei der absoluten, totalen Idiotie ankommt. Dort, wo sich niemand mehr an etwas erinnert und sei es noch so elementar. Also wie zum Beispiel, als was man sich fühlt. Ob als Stein oder als Meteorit oder als etwas ganz anderes. Das soll dann der Zustand der Glückseligkeit sein. Da dieser Zustand noch nicht erreicht ist, müssen wir uns inzwischen damit trösten, dass auf dieser Welt alles zu Ende geht. Auch unser kurzes Idiotenleben. Ja. Der Govinaldo war Angestellter im städtischen Hundeasyl. An jenem Nachmittag war dort ein Hund ausgerissen und Govi und sein Kollege mussten ihm anderthalb Stunden nachlaufen, bevor sie ihn erwischten, wobei sich der Hund jedoch sträubte und den Govi in den Knöchel biss. Vermutlich war es dieser Umstand, der Govinaldo erschüttert. Aber vielleicht war er auch schon seit einer ganzen Weile erschüttert. Als er nach Hause kam, sagte er jedenfalls zu seiner Frau, die unfrisiert in einem alten Morgenrock die Treppe putzte. Guten Tag, was wünschen Sie hier? Ach, du bist schon wieder mit deinem Blödsinn. Zieh die Schuhe aus, ich habe eben sauber gemacht. Komm. Ja, wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Sie sehen nicht aus wie eine anständige Frau. Und er dachte, das war eine Verrückte. Irgendeine Schlampe, die offenbar glaubte, sie sei hier zu Hause und der man besser nicht widersprach. Lass mich in Ruhe mit deinen Spinnereien, Govi. Geh in die Küche, gleich gibt's was zu essen. Ja. Er fragte sich, woher sie seinen Namen wusste. Ging aber in die Küche. Hi. Dort war ein kleines Männchen. Ah. Das war sein Sohn, aber Govi erkannte ihn nicht. Er dachte, das Männchen sei mit der fremden Frau zusammen hereingekommen. Aber woher hatten die beiden den Hausschlüssel? Und wieso haben sie überhaupt keine Angst vor mir? Ich bin doch schließlich der Herr im Haus. Von diesem Tag an traf Govi, wenn er morgens aufwachte, die fremden Leute immer in seiner Küche. Vor allem das Männchen fand er unappetitlich, denn es hatte die ersten Bartstoppeln und eitrige Pickel im Gesicht. Die Frau schien nur die eine Sorge zu haben, dass das Männchen genug zu essen bekam. Vielleicht sind die beiden aus Albanien. Ich habe bestimmt in meiner Zerstreutheit irgendetwas unterschrieben und mich verpflichtet, albanische Flüchtlinge bei mir aufzunehmen. Es muss wohl so sein, sonst wären sie ja nicht da. Da Govi ein Magengespür hatte, das sich durch die ständige Anwesenheit der Albaner noch verschlimmerte, rief er eines Tages Dr. Prini, den Hausarzt, der ihn untersuchte. So, jetzt mal ganz ruhig atmen, Herr Naldo. Ja. Ein, aus, drüben in der Küche sind Leute, ja. Herr Doktor, eine Frau mittleren Alters und außerdem ein Männchen, etwa 1,50 Meter groß. Mhm. Ziemlich unappetitlich. Ja, ziemlich unappetitlich ist. Ich versuche nicht in seine Nähe zu kommen. Es riecht nach diesem elastischen Nylonzeug. Ich nehme es an, es hat die Kleider vom Roten Kreuz. Jetzt mal nicht mehr atmen. Nicht mehr. Nicht mehr. Hallo. Wie Wissen Sie eigentlich, Herr Doktor, ob die auch desinfiziert werden? Die Frau riecht nämlich auch komisch, irgendwie nach Krankenhaus. Kann es sein, dass Sie beide nach einer Krankheit riechen, die Sie haben? Verstehe ich Sie recht, Herr Naldo? Sie meinen, Ihre Frau und Ihr Sohn riechen komisch? Was? Nein, Herr Doktor, ich rede von den albanischen Flüchtlingen drüben in der Küche. Ich meine, sie tut zwar, als sei das hier ihre Wohnung in Albanien, aber sie kocht nicht schlecht. Wenn das Männchen, ein richtiger albanischer Vielfraß, etwas übrig lässt von den Eierkuchen und Fleischklößen, dann esse ich auch ganz gern davon. Ach. Ehrlich gesagt, Ihre Fleischklöße, die sind nicht übel. Dr. Plini, hört interessiert zu, denn möglicherweise war bei Govinaldo eine überraschende Komplikation seines Magengeschwürs eingetreten. Es war ja durchaus denkbar, dass ein Magengeschwür in extremen Fällen auch das Gehirn in Mitleidenschaft zog. Wann haben Sie diese Symptome denn zum ersten Mal bemerkt, Herr Naldo? Ich meine, diese Albaner in der Küche. Ja, wenn Sie sich wenigstens auf die Küche beschränken würden. Aber die benutzen meine Wohnung ja auch als Schlafstelle, Herr Doktor. Speziell die Frau, die schläft tatsächlich mit mir im gleichen Bett. Naja, vielleicht auch noch besser Sie als dieses Männchen. Obwohl ich nicht weiß, vor welchen von beiden mir mehr graust. Sie macht so laute Geräusche beim Schlafen. Und wenn sie so neben Ihnen im Bett liegt, Herr Naldo, können Sie sich da auch nicht erinnern, dass das Ihre eigene Frau ist, mit der Sie seit fast 20 Jahren verheiratet sind? Also was Sie da sagen, Herr Doktor, das sind wildfremde Leute, Albaner eben. Ich meine, ich habe ja mal was unterschrieben bezüglich albanischer Flüchtlinge, aber dass sie so lange hierbleiben, das habe ich nicht gedacht. Ob Sie sich vielleicht mal diskret erkundigen können, wie lange die so im Allgemeinen hier bleiben, Herr Doktor. Warum bringt man sie nicht in Lagern unter? Dann müssten sie nicht normale Italiener in ihren eigenen Wohnungen belästigen. Kurze Zeit später zeigten sich auch beim Sohn von Govinaldo, trotz seines jugendlichen Alters, Anzeichen eines Magengeschwürs. Und allmählich erkannte er seine Eltern nicht mehr. Mitten in der Nacht wachte er auf, wusste nicht mehr, wie viel Uhr es war, ging in der Wohnung herum und entdeckte im Zimmer nebenan zwei Leute, die im selben Bett schliefen. Er zermarterte sich das Gehirn, um herauszufinden, wer das sein könnte und wie sie in die Wohnung hereingekommen waren. Vielleicht ein obdachloses Ehepaar. Da er von dem Mann oftmals jenes ferne Albanien nennen hörte, dachte er schließlich, das sei die Heimat der beiden. Ein wissenschaftlich äußerst interessanter Fall. Nach meiner Überzeugung handelt es sich sowohl beim Vater als auch beim Sohn um ein ursächlich mit dem Magengeschwür zusammenhängendes Phänomen. Und zwar in seiner erblichen Form. Es kommt in Familien ja häufig vor, dass man einander nicht mehr erkennt, aber meist sickert das nicht nach außen durch. Umso dankbarer muss man sein, dass die Öffentlichkeit durch mich in der Lage sein wird, genaueres über dieses Phänomen zu erfahren. Ich bereite zu diesem Thema nämlich eine Arbeit vor, die in der Zeitschrift für Hygiene und Prophylaxe erscheinen wird. Hatte in der Zeitung von einem ostdeutschen Maschinenbauingenieur gelesen, der 1976 aus Teilen alter Autos ein kleines Motorflugzeug zusammengebaut hatte und die Grenze überfliegend nach Westdeutschland geflohen war. Das geschah in der Zeit, als das Joch des Kommunismus noch auf den Völkern lastete. Ja, und da Pigozzi einen alten Fiat 850 besaß und sich weder mit seiner Frau noch mit seiner Tochter verstand, liebäugelte er schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, eines schönen Tages davon zu fahren. Alter, und nie wieder zurückkehren. Nie wieder. Ein ganzes Jahr lang baute Pigozzi auf einem freien Gelände neben dem Autofriedhof in aller Heimlichkeit an seinem Flugzeug herum. Am Schluss war von dem Fiat nur der Motor auf den beiden Vorderrädern übrig geblieben, sowie ein Rohr, auf dem sich vorne der Sitz und hinten ein kleines Rädchen befand. Und natürlich ein alter Propeller, den Pigozzi am Flughafen geschenkt bekommen hatte. Flughafen, da bekommt man die Propeller gratis. Dann liegen sie auf dem Boden rum und werden verschwendet, weil es so viele gibt. Damit sein Unternehmen absolut geheim blieb, deklarierte Pigozzi auch dem benachbarten Schrotthändler gegenüber seinen Apparat als landwirtschaftliche Maschine. Zum Grasmähen, wissen Sie? Ein Experiment für die Landwirtschaft von morgen. Die Mähmaschine sieht aber eher aus wie ein vorsichtsflutliches Flugzeug vom Anfang des Jahrhunderts. Sehen nur noch die Flügel. Unsinn! Es ist eine Mähmaschine. So baut man sie jetzt in Amerika nach ganz modernen Prinzipien. Aber Pigozzi war gewandt. Deshalb montierte er das Drahtgestell mit den Flügeln aus Segeltuch erst am allerletzten Tag an, um nicht aufzufallen. Dann ließ er an einem schönen Vormittag im Juli 1978 den Motor an. Moment. Der Lärm lockte den Schrotthändler aus seiner Tür. Er sah, wie Pigozzi auf seinem Fahrzeug das abschüssige Feld in Richtung Hochstraße entlang rollte und immer schneller wurde. Vom Boden hob es nicht eine Sekunde lang. Wenn man bei solchen Geschwindigkeit noch Gras wählen kann, da bestimmt 80 bis 90 Sachen drauf. Als man Pigozzi am Erdwall der Hochstraße fand, war er tot. Das Flugzeug war völlig vernichtet, aber den Fiat-Motor und die Fiat-Vorderräder konnte man noch erkennen. Pigozzi hat keine Bremsen eingebaut. Das war der Fehler. Auch eine Mähmaschine muss schließlich Bremsen haben. Und wenn sie noch so modern ist. In Pigozzis Tasche fand man sein Postsparbuch, den Führerschein und eine Tube Kondensmilch. Die war vermutlich als Flugproviant gedacht. Auch eine Landkarte von Asien hatte er bei sich. Dennoch glaubten Pigozzis Frau und seine Tochter an einen Verkehrsunfall. Stimmt nicht. Und ließen am Unglücksort eine kleine Tafel anbringen. Darauf stehen die Worte, die von den Steinmetzen gewöhnlich verwendet werden. Von Ehefrau Virginia und Tochter Sarah in tiefstem Schmerz über das Hinscheiden und so weiter und so weiter. Von Pigozzi Ettore. Ein Bauer namens Gallinari, der mit seiner Mutter in einem abgelegenen Bergtal lebte, verbrachte seine Tage hinter einer Hecke versteckt, weil er sich vorstellte, dass die Ärzte es auch so machten. Sobald er jemanden vorbeigehen sah, schoss er mit einem Satz hervor und wollte ihm den Blutdruck messen. Mit einem Blutdruckmesser, den er in einem Keller gefunden hatte. Er hielt sich selbst für ein medizinisches Naturtalent. Und das Blutdruckmessen war nämlich der Zweig der Medizin, der ihm von allen der liebste war. Leider waren die anderen Bauern nur selten damit einverstanden, sich von Gallinari den Blutdruck messen zu lassen. Sie beschimpften ihn vielmehr und warfen ihm auch manchmal Steine und Erdbrocken nach, aus reiner Ahnungslosigkeit und Dummheit. Gallinari hatte sich deshalb seine alte Mutter als Patientin ausgewählt und maß ihr jeden Tag mit umständlichem Gehabe den Blutdruck. Er wickelte ihr das Sphygmomanometer um einen Arm, um ein Bein oder um irgendetwas anderes, je nach seiner Inspiration. Dann blies er es auf und blies es immer stärker auf, auch wenn sie seine Mutter beklagte. Meister hat eben behandelt werden und war geduldig und unterwürfig. So, jetzt mal da. Eines Abends jedoch legte Gallinari seiner Mutter das Phygmomanometer um den Hals. So, jawohl. Und wies es so stark auf, dass er sie erdrosselte. Niemand hörte ihr Jammergeschrei. Damit endete Gallinaris medizinische Laufbahn. Das Gericht verurteilte ihn wegen fehlerhafter Erster Hilfe und beschlagnahmte sein Blutdruckmesser. Die Ausübung des Arztberufs wurde ihm für alle Zeit und allerorts untersagt. Okay. Renato Scalabrini hatte schon immer die Gewohnheit, etwas, beispielsweise einen Stein, in die Luft zu werfen, um ihn wieder herunterfallen zu sehen. Manchmal warf er die Steine so hoch in die Luft, dass er sie aus den Augen verlor. Dann fielen sie ihm unversehens auf den Kopf. Diese Steine sah er sich genau an, um zu sehen, ob auch jedes Mal der herunterfiel, den er hochgeworfen hatte. Tatsächlich? Er hatte diese besondere Neigung schon als Kind. Er warf seine Spielsachen in die Luft und untersuchte sie dann, wenn sie herunterfielen, lange, besonders wenn er sie zerbeult wiederfand. Dabei machte er ein Gesicht, als nehme er um der Erkenntnis willen viel Mühsal und Ungerechtigkeit auf sich. Renato war 52 und der älteste von 5 Brüdern. In der Familie Scalabrini waren aber nicht alle dumm. Ich zum Beispiel. Ein Onkel zum Beispiel war ein wenig gescheiter. Er konnte nämlich Auto fahren und manchmal nahm er seine 5 Neffen mit zum Baden am Fluss. Wenn Renato das Flussbett mit den vielen Steinen sah, stieß er jedes Mal ein Freudengeheul aus, während seine Brüder ins Wasser liefen und dort vor lauter Freude untergingen, sodass der Onkel sie herausfischen und zum Erbrechen bringen musste. Renato vergnügte sich damit, Steine zu werfen. Er nahm einen, warf ihn hoch und schaute ihm nach. So fiel er ihm ins Gesicht oder auf den Kopf, wie gewöhnlich. Oder der Stein fiel auf einen seiner Brüder, die nach den Wasserschlucken beim Baden mit aufgeblähten Bräuchen da lagen. Einer von ihnen, Dario, der Zweitälteste, legte sich gewöhnlich auf Sebastiano, den Jüngsten, der 40 war. Das gehörte zu den Gepflogenheiten innerhalb der Familie. Oder er legte sich auf Toni, das war der Zweitjüngste. Er machte das, damit er es bequemer hatte, auch wenn die beiden anderen das nicht mochten und laut schimpften. Einmal fand Renato ein altes Bügeleisen und warf es in die Luft. Es fiel aber auf den Onkel herunter, der am Ufer saß und angelte. Onkel? Und dem wurde übel. Seither nahm er die Brüder Scalabrini nicht mehr so gern in seinem Auto mit. Nach einer Untersuchung, die Dr. Consolini von der Universität Pavia unter der Mithilfe seiner Assistentin, Frau Dr. Maria Stanka, 1960-61 durchführte, hat der Idiot, wie er vor allem auf dem Lande in Erscheinung tritt, eine sehr eigenwillige Auffassung von Landwirtschaft. Bitte schön. Ja, das sieht folgendermaßen aus. Er kauft nichts und verkauft nichts. Verwendet weder Traktoren noch sonstige landwirtschaftliche Motoren und benutzt auch keinen Dünger. Er sät nicht, weil er zwischen Samen und Pflanze keinen Zusammenhang wahrnehmen kann. Wenn er sieht, wie die anderen Bauern Samenkörner auf die Erde werfen, hält er sie für dumm und lacht sie aus. Er macht es lieber den Hühnern nach und pickt die Körner auf. Naturgemäß isst der Idiot kein Fleisch, sondern Eier, Löwenzahn und andere Kräuter, die dem Löwenzahn ähnlich oder verwandt sind. Nicht nur. Ja. Der Löwenzahn steht bei den Idioten im Mittelpunkt der Ernährung und wird auf Feld und Flur als erster und mit größter Freude erkannt. Ja. Die Brennnessel dagegen... Ach, da könnte ich... Einen. Oh, Vorsicht. Hier haben wir den Löwenzahn. Das hier ist die Brennnessel. Das hier. Die Brennnessel dagegen also mögen die Idioten nicht und zertreten sie immer spontan, sodass es in Gegenden, wo ein Idiot oder eine Idiotenfamilie lebt, bemerkenswert wenig Brennnesseln gibt. Gerne hat der Idiot Hühner um sich, denn er kann sie gut leiden. Sobald der Hahn einen Wurm oder eine Ähre auf der Erde findet und mit einem besonderen Krähen... Können Sie das mal machen? Ja, das ist, klingt... sowas Langes. Wenn er also mit diesem besonderen Krähen alle anderen Hühner herbeiruft, kommt auch der Idiot angelaufen und entpuppt sich häufig als der schnellste Fresser. Im Sommer werden die Idioten dicker. Im Winter halten sie ihren Winterschlaf oder etwas Ähnliches und verkriechen sich meist im Stroh. Außerdem lachen die Idioten im Winter nicht und bewegen sich langsam und geistesabwesend, wie Schlafwandler. Ja. Die Hitze erträgt der Idiot gut, sofern es nicht an Tränken mangelt. Denn sonst dört die Hitze den Idioten aus und macht ihn durstig. Hm. Frau Dr. Stanka bestätigt diese Daten auch in ihrer Studie über die Anpassungsfähigkeit des Idioten in Nordafrika und ganz Afrika. Diese Studie brachte ihr 1964 am Lehrstuhl ein. Einer, der hielt sich für einen realistischen Schriftsteller. Darum schrieb er alles auf, was ihm passierte, denn er wollte einen Tatsachenroman schreiben. Ja. Er hieß Vincenzo Pusiani, aber im Roman trat er unter dem Namen Ernesto auf. Alles, was er tat, tat er zum Zweck des Schreibens. Zum Beispiel setzte er sich hin und sah zur Decke. Dann schrieb er auf sein Blatt: Ernesto setzt sich unvermittelt und sieht zur Decke. Ja. Unvermittelt schrieb er natürlich nur, um mit seinem Stil Eindruck zu schinden. Na, Ernesto ist nachdenklich und lässt die Zeit verstreichen. Ne? Das bedeutete, dass er selbst Vincenzo nasebohrend am Tisch saß. Weil das aber kein Ereignis für einen Roman war, auch nicht für einen realistischen, kleidete er es in eine künstlerische Form. Genau. Vincenzo hatte auch schon einen Titel für seinen Roman. Richtig, Ernesto soll er heißen. Und im Klappentext soll stehen, realistischer Roman. Damit man ihn ja nicht verwechselt mit den Schreibereien dieser Innerlichkeitsapostel, die von lauter Nebensächlichkeiten faseln und sich fragen, was das Leben ist oder was ein Roman ist. Ja. Was. Und dann erhob er sich und schrieb: Unvermittelt erhebt sich Ernesto. Aber kaum hatte er sich erhoben, stand der Roman schon wieder still. Ja, er durfte sich aber nicht wieder hinsetzen, um sich nicht zu wiederholen. Also ging er aus dem Haus und schrieb: Ernesto geht aus dem Haus. Sein Roman war ein Tatsachenroman. Wenn Vincenzo auf der Straße ging, trug er wahrheitsgemäß in sein Notizbuch ein, dass er auf der Straße ging. Ernesto geht durch die Stadt. Hier war sein Stil erkennbar. Dann ging er in ein Café und schrieb, dass er in ein Café gegangen sei und dass er an einem Tischchen sitze und rauche. Ernesto geht in ein Café, sitzt an einem Tischchen und raucht. Ja, die Tatsache, dass er im Café rauchte, fand er ganz besonders realistisch. Aber wenn er diese Haltung beibehielt, kam der Roman nicht recht vom Fleck. Er hat ihn am Morgen um 9 Uhr angefangen und am Mittag erst knapp eine Seite geschrieben. Ja gut, dann wird das eben ein kurzer Roman. Ja, umso besser, desto stärker kann der Leser die realistischen Details auf sich wirken lassen. Aber er ging am Abend so gegen 6 doch ein wenig deprimiert nach Hause und hatte keine Lust mehr, an seinem Roman weiterzuschreiben. Da aß er lieber zu Abend und ging ins Bett. Och, na ja, morgen ist auch noch ein Tag. Als Vincenzo Cusiani, den alle für einen Schriftsteller hielten, auch wenn er es immer abgelehnt hatte, etwas zu veröffentlichen, gestorben war, fand man seine Aufzeichnung, einen dicken Stapel Papier. Sein berühmter Roman Ernesto bestand aus einer einzigen Seite, die immer wieder von vorne anfing. Sie begann morgens um 9, wenn Ernesto das Haus verließ, und ging weiter bis zum Café, wo sie damit abbrach, dass der Ober Ernesto ein Bier brachte. Eigentlich hieß der Ober des Cafés Giuseppe, aber im Roman trug er den Namen Pietro. Prego. Bitte? Pietro bringt das Bier, Ernesto trinkt es. Oder auch Pietro bringt das Bier, Ernesto nähert es seinen Lippen. Ja, das ist auch wunderbar. Tja, wie man sieht, waren die formalen Varianten in Vincenzo Cusianis Roman minimal. Ich bin jetzt nicht so ganz schöne Seite. Sie heißt Rosa Maria Bianconeri und wohnt in Caliceto an einem kleinen Platz, der Piazzetta di San Giovannino. Wenn sie beim Knopfloch nähen zum Fenster hinausschaut, sieht sie oft Hunde oder magere, ausgelaugte Pferde in ihrem Haus vorbei. Der Herr Bauingenieur Bassoli von nebenan, der schickt mir immer wieder die Hunde vors Haus und der hat auch Hackfleisch ausgestreut hier als Köder und das soll doch nichts anderes heißen, als dass ich ein Vieh bin. Aber mit den Hunden ist es noch nicht genug. Der Herr General Tschuski muss auch noch sein Pferd bei ihr vorbeischicken, ganz gebrechlich und ausgepeitscht, um ihr damit zu sagen, dass sie ein Vieh ist. Wahrscheinlich haben sich die beiden verbündet, denn Rosa hatte keinen von beiden genommen. Den Bassoli nicht und den General Tschuski nicht. Und heute will ich sie auch nicht und da könnt ihr auf der Straße noch so um mich herumschwirren und ihr heimlich Küsse und Schmatz. Und dann gibt es da den dritten, diesen Paterlini, mit dem sie noch nicht einmal gesprochen hatte, aber der sie vielleicht hätte heiraten wollen. Nicht vielleicht, sicher. Aber ich will ihn nicht. Und deshalb rächt er sich und deswegen geht er absichtlich über den Platz langsam und schleimig wie eine Schnecke und er schaut deswegen absichtlich dich zu mir zum Fenster. Rosa weiß, was das heißen soll. Ich mach schon in diesem Haus, da wohnt eine widerliche Quergatte, so dick wie ein Bauch nach einem Schiff. Sie reißt die Fensterläden mit einem Schlag auf und spuckt mitten auf die Straße, um auf diese Beleidigung zu antworten. Der Zuhälter und das Vieh! Einmal war dieser Paterlini genau unter Rosas Fenster stehen geblieben und hatte Panzieri, der von der anderen Seite her kam, die Hand gegeben. Dieser Panzieri, den kannte sie schon von Kindesbeinen an und er belästigte sie immer mit seinen widerlichen Anträgen, allerdings aus großer Entfernung, damit sie es nicht hörte. Ah, oh, ich höre ihn gut, ich höre ihn doch keuchen. Wenn er mal in die Nähe kommt, wie einer, der so tut, als hätte er ein Asthma. Ja, hatte sich ein Bärtchen aufwärts gekrümmt, wie ein Häkchen wachsen lassen, der Panzieri. Nur um sie zu ärgern. Oh ja, ich verstehe schon, was Sie damit sagen. Eine gestrandete Nutte soll das heißen, als Nutte eine totale Niete. Den Männern wächst bei mir vor lauter Langeweile der Bart. Und nun haben sich dieser Paterlini und Panzieri sogar zusammengetan und geben sich unter ihrem Fenster die Hand. Mit diesem Zusammenfügen der Hände ist natürlich ein ganzer Satz Samtverb gemalt. Die gestrandeten Nutten sind Fregatten aus Fett. Ich hab genug, ihr Sitzenbleiber und Seitensieder! Womit Rosa sagen will, die beiden sind keineswegs originell und kochen überdies vor Wut. Ihr seid ja scheiß vollgestopft mit Blödsinn wie die Arche Noah voller Tiere! Ja, das ist nicht irgendeine Beschimpfung. Das sind Worte, die die beiden im Innersten treffen müssen. Damit beweist Rosa, dass sie ein Hirn im Kopf hat. Es gab auch eine Gruppe, die nur an ihr vorbeiging, um ihr zu sagen, dass sie dick sei. Durch Zeichen gaben sie ihr zu verstehen, dass sie nichts mehr essen dürfe, weil sie sonst platze. Oder sie machten ihr durch ein Zeichen deutlich, sie sei ein aufgeplatztes Fass und schauten dabei auf ihr Hinterteil. Einer hat es so weit getrieben, dass er mit einem Stock an eine Blechbüchse schlug und ihr einen Fußtritt gab. Und das soll doch nichts anderes heißen, als die alten Schachteln enden im Abfall, du hässliche, verseuchte Kur. Ach, ihr glaubt immer, ich verstehe das nicht, aber ich habe ein sehr feines Hirn, das versteht viel mehr, als ihr versteht. Und ich kann sehr, sehr tief damit denken. Das Schlimme ist, sobald sie ein bisschen lauter schreit, kommt der Polyp, der in ihren Stimmbändern wohnt und nimmt ihr den Ton weg, sodass sie nur noch Atem herausstoßen kann. Den Polypen hatte sie mit dem Leitungswasser getrunken, der oberste der Wasserwerke nämlich. Ein gewisser Dr. Milanesi quält mich, seitdem ich ihm vor 11 Jahren den Laufpass gegeben habe. Schickt mir Meerwasser mit kleinen Krebsen und Polypen und die sind so winzig, dass es nicht einmal nützt, wenn ich das Wasser durch ein Sieb laufen lasse. Milanesi aber ließ sich natürlich nicht blicken, weil es darauf abgesehen hatte, dass sie ihn im Büro der Wasserwerke besuchte. Vielleicht der Herr Contento. Ja, vielleicht könnte Herr Contento mit ihm reden und ihm verbieten, ihr Krebs und Polypen zu schicken. Herr Contento ist ein feiner Mann. Er kommt einmal im Monat am 20. zu ihr als Bote von der Konfektionsfirma Diana, holt die fertige Näharbeit ab und lässt ihr neue da. Ja, naja, danke. Und immer ist er höflich und respektvoll und lobt ihre Knopflöcher. Aber was sich da abspielt, während Herr Contento bei mir ist, das ist eine Schande. Schicken mir bellende Hündinnen vor mein Haus, dass ich vor Scham ganz rot werde. Und einmal hat sogar ein Straßenkehrer die ganze Zeit die Straße gefegt, während Herr Contento da war. Eine halbe Stunde lang, lieber Gott, was hab ich mich da geschämt. Und alle Leute, die vorbeigingen, verbissen sich mit Mühe das Lachen oder machten mit ihren Bewegungen sie und Herrn Contento nach. Alle. Da, sehen Sie? Und in letzter Zeit haben die im Stockwerk über mir sich angewöhnt, das Radio laufen zu lassen. So laut wie möglich mit irgendeinem alten, kitschigen Schlager. Aber sie konnte in Anwesenheit von Herrn Contento doch unmöglich mit dem Besenstiel an die Decke klopfen. Nicht, wenn der Herr Contento da ist. Bitte, bitte, klopfen Sie doch. Deshalb tut sie einfach so, als würde sie die Anspielung nicht verstehen. Und Herr Contento tut auch so. Aber das bringt mich doch völlig durcheinander. Ich sage Nein statt Ja und verwechsle alles und verstehe auch nicht, was Herr Contento über meine Nähte sagt und über meine Knopflöcher und überhaupt. Nachts singen dann alle irgendwelche Strophen, die sich auf Herrn Contento und sie in den Flitterwochen beziehen. Ja, die Strophen sind indirekt. Aber Rosa wacht vom Singen auf. Und ich wache auf und ich verstehe alles. In seinen wissenschaftlichen Studien befasste sich Cesare Lombroso vor allem mit Verbrechern und anormalen Individuen, Idioten und Künstler inbegriffen. 1881 kam er zu der statistisch untermauerten Erkenntnis, dass außer dem Klima auch die meteorologischen Geschehnisse entscheidend für die künstlerischen Impulse sowie alle kriminellen Äußerungen sind. Die größte Anzahl an Gewalttaten wie auch an starken dichterischen und künstlerischen Inspirationen wies er für das erste Mondviertel nach, wenn es zu atmosphärischen Störungen und Gewittern kommt. Der Vollmond bringt mit schönem Wetter den Fluchttrieb und die Dummheit. Die letzten Mondviertel machen den Kriminellen wie den Künstler vernünftiger und menschlicher, sodass er zu Selbstanzeigen und Sinnesänderungen neigt. Besonderes Aufsehen erregte Cesare Lombroso mit einer Schrift aus dem Jahr 1891. Ja, sie machte ihn über die Grenzen Italiens hinaus berühmt. Er fasste darin die Ergebnisse seiner Körpervermessungen von Kriminellen zusammen und kündigte an, eine Vermessung der Künstler folgen lassen zu wollen. Für die Kriminellen gelten folgende Maße. Die größten von allen sind die Brandstifter mit 1,71. Es folgen die Mörder mit 1,70. Danach kommen die Diebe und Einbrecher mit 1,69. Die geringsten Körpergrößen findet man bei den Vergewaltigern und den Fälschern, die zwischen 1,65 und 1,66 schwanken. Was das Gewicht angeht, so folgt es ziemlich genau dem Gesetz der Größe. Während Mörder einen robusten Körperbau aufweisen, sind Einbrecher und Diebe eher leicht und geradezu federleicht sind die Vergewaltiger. Außerdem ist anzumerken, dass von 8 Vergewaltigungen, 10 Fälschungen und 13 Brandstiftungen 5 im Allgemeinen von Buckligen begangen werden. Nach Lombroso bestätigt das die schlechte Meinung, die man bezüglich der Bosheit und der Geilheit der Buckligen schon immer gehabt hat. Im Zusammenhang mit seinem neuen Vorhaben reiste Cesare Lombroso auch nach Russland, wo er mit dem berühmten Schriftsteller Lev Tolstoi einen Meinungsaustausch haben und ihn eventuell wissenschaftlich beobachten wollte. Tolstoi wollte ihn jedoch nicht empfangen. Er sagte, Lombrosos Theorien seien die Theorien eines Idioten. Als man Lombroso diese Worte überbrachte, war er schwer gekränkt. Er forderte Tolstoi heraus, ihm das statistisch zu beweisen, aber er bekam keine Antwort. Das geschah im Jahr 1899. Gianni, der Apotheker, war ein Großneffe des Phrenologen Maggiani, der um 1890 die Wirkung des Magneten auf das Nervensystem bei Mensch und Tier studiert hatte und seinen Einsatz bei der Bekämpfung krankhafter fixer Ideen in einer wissenschaftlichen Schrift empfahl. Seine Studie ist handschriftlich erhalten und wird noch heute von der Familie aufbewahrt. Sein Neffe, der Apotheker, hatte eine Frau, die nach ihrer ersten Entbindung anfing, alles, was sie um sich hatte, ständig knarren zu hören, die Wände und die Stühle und den Fußboden, und daraus den Schluss zog, das Ende der Welt sei nahe. Wenn nur mehr Zeit wäre. Leider passierte ihr das oft auch während der Hausarbeit und beim Kochen, sodass sie plötzlich alles sinn- und nutzlos fand, sich hinsetzte und betrübt und tatenlos Spaghetti und Schnitzel ihrem Schicksal überließ. Tja, bevor die 8 Minuten um sind, die Spaghetti brauchen, ist die Welt sowieso schon untergegangen. Ich meine, dann fällt der Herd um und die ganze Küche stürzt zusammen. Was soll ich da noch kochen? Das musst du überdenken. Das Ende der Welt kommt ausgerechnet zu essen. Ich habe die verbrannten Schnitzel satt, die verkochten Spaghetti aus. Aber bitte. Sein. Du bist ja nicht verpflichtet zu kochen. Maggianis Mutter wohnte nämlich bei ihm. Und nach ihrer Meinung hatte die Schwiegertochter ohnehin keinerlei Kocherfahrung. Ich will ja kochen. Ich meine, mir kommt nur immer das Ende der Welt dazwischen. Das Ende der Welt wird gewiss eintreten, aber es kommt nicht plötzlich. Zuerst müssen sich alle Gräber öffnen und dann die Toten ein nach dem anderen auferstehen. Das dauert. Also ist vor genügend Zeit zum Kochen, zum Essen und selbst für einen kleinen Mittagsschlaf. Maggiani hoffte zu dieser Zeit noch immer, seine Frau mit stichhaltigen Argumenten überzeugen zu können. Frau Maggiani aber hielt ihren Mann einfach für einen verantwortungslosen Traumtänzer. Die Schwiegermutter mischte sich in die ganze Sache nicht ein. Damit man nicht sagen konnte, Schwiegermutter und Schwiegertochter verstünden sich eben nicht. Sie teilte aber die Meinung ihres Sohnes, es komme kein Ende der Welt, wenn nicht vorher die Toten auferstehen würden. Insofern glaubte sie, dass ihre Schwiegertochter nicht nur nicht kochen konnte, sondern auch eine irrige Auffassung vertrat. So war also die Lage der Dinge und eine Lösung nicht in Sicht. Da fiel es Maggiani eines Tages nach einem besonders missratenen Essen ein, die Magnettheorie seines Großonkels an seiner Frau auszuprobieren. Und er holte die Aufzeichnungen hervor. Du hast gar nicht aufgegessen. Tu mir Gefallen, leg dich hin. Ja. Ja, aufs Sofa. Ja, hier. Ja, wenn du meinst. Ich sehe zwar nicht ein, warum. Mach aber die Augen zu. Ja. Nicht schon mal zumachen. Hab ich. Der Patient sollte sich im Zustand zerebraler Fügsamkeit befinden. Beeil dich wenigstens, ich spüre, dass die Welt nicht mehr lange zusammenhängt. Augen zu. Nun legte Maggiani den Magneten auf. Er hatte ihn mit weißem Mull aus der Apotheke umwickelt, damit seine Frau ihn nicht sehen konnte. Und legte ihn in die Nähe ihres Hinterkopfes. Der Patient sollte vom Einsatz des Magneten nichts bemerken, dass uns die Gefahr besteht, dass die krankhafte, die krankhafte fixe Idee dem magnetischen Kraftfeld Widerstand leistet. Der Magnet war 400 Gramm schwer und stammte aus einer Mechanikerwerkstatt. Denn natürlich bekommt man einen solch starken Magneten nicht einfach im Laden zu kaufen. Spürst du schon was? Ja. Was spürst du? Naja, dass die Welt knarrt. Wie sonst auch? Naja, hä? Mir scheint ganz so angsterregend wie sonst, naht sie heute vielleicht nicht. Und? Vielleicht ist sie doch ein bisschen zur Ruhe gekommen. Hä? Sie knistert nur noch ein bisschen. Bleib noch ein paar Minuten liegen. So? Frau Maggiani blieb noch einige Minuten liegen, dann stand sie auf. Und? Nein, ich glaube, es ist ganz anders. Hä? Die Welt besteht weiter und sie quietscht. Bloß. Ist ganz natürlich, dass sie quietscht. Ja, wie? Beide Maggianis waren nun sehr froh. Und wenn später seine Frau wieder vom Ende der Welt befallen wurde, legte Maggiani sie einfach hin und gab ihrem Kopf wieder eine Orientierung. Knarrt die Welt? Nein, sie quietscht bloß. Übrigens wendete er den Magneten auch erfolgreich bei seiner Mutter an, als diese zu fürchten begann, die Gräber würden sich öffnen und die Toten auferstehen. In manchen Augenblicken glaubte Maggiani, er habe mit dem Magneten seines Großonkels ein wissenschaftliches Trumpfass in der Hand. Aber da er Apotheker war, fürchtete er die Schulmedizin und behielt seine Erfolge für sich. Nur manchmal hörte man, wie er mit großer Überzeugung sagte: Ach, wäre doch bloß der Magnet weiterverbreitet, dann wären die Menschen besser. Thank you. Dienstages 56 hatte die Gemeinde Centani, um den Kehr aus ihrer Angestellten aufzuheitern, falsche Nasen verteilen lassen. Für die Frauen gab es von der Gemeinde Schönheitspflästerchen mit Härchen drauf oder als Alternative Spitzhüte wie für Märchenfeen. Die Idee zu dem Ganzen stammte vom Bürgermeister und vom Jugendreferenten und wurde allgemein als sehr fortschrittlich empfunden, bis das Problem mit Amodio Cortellini eintrat. Bis dahin war er ein braver, duldsamer Mann gewesen, der mit seiner steinalten Mutter zusammenlebte und die Hühner hütete. Nun aber entwickelte er eine besonders geartete Eitelkeit und hatte eine solche Freude an seiner falschen Nase, dass er sie auch nach dem Karnevalsdienstag weiter aufbewahrte. Tag und Nacht und auch in der Kneipe, in die er allabendlich kam. Und da das Leben in der Bar Nationale nicht sehr abwechslungsreich war, liefen die Späße der anderen Kneipengäste häufig darauf hinaus, dass sie versuchten, Cortellini seine falsche Nase wegzuholen. Da Cortellini zur Rettung seiner Nase, die an einem Gummi festgemacht war, eine sehr wirksame Technik in Form von Fußtritten entwickelt hatte, kam es dabei leicht zu Raufereien. Diese Situation hielt einige Monate an. Der Barbesitzer wollte Cortellini schließlich Lokalverbot erteilen. Da schaltete sich auf einen Hinweis des Bürgermeisters der lokale psychiatrische Hilfsdienst ein. Bitte lassen Sie uns dort, meine Herrschaften. Wir sind im Einsatz des LPH. Ein Arzt und zwei Pfleger erschienen in der Kneipe, um Cortellini seine Nase wegzunehmen, die, wie der Arzt sagte, langfristig gesehen auf der symbolischen Ebene gefährlich war. Die Pfleger gingen sofort zur Phase des Angriffs über und Cortellini widersetzte sich auf bewährte Weise. Achtung, tut ihm doch nicht weh, das könnte sich sonst auf der symbolischen Ebene niederschlagen. Das ist nur ein Moment, das kennen wir. Aufhören! Aufhören! Wir haben es hier mit einer Phase von fortgeschrittenem Symbolismus zu tun. Das muss man anders angehen. Hey, du, sag mal, warum gefällt dir die Nase eigentlich so gut? Hoffentlich rufe ich durch meine Fragen keine akut ablehnenden Reaktionen hervor. Wie heißt du? Cortellini Amodio. Und wo wohnst du? In der Via del Canton. Nummer 6. Seht ihr? Jetzt haben wir Kontakt aufgenommen. Tust du mir einen Gefallen, Cortellini? Zeig mir mal deine Nase. Keine Reaktion. Naja, gut. Jetzt werde ich auf die Reflexe einwirken. Hör zu, Cortellini. Lässt du mich deine Nase auch mal probieren? Immer noch keine Reaktion. Pass auf. Jetzt kommen meine zwei Freunde und schauen sich die Nase mal an. Geht nur zu ihm, geht nur zu ihm. Ich habe jetzt seine symbolische Ebene geschätzt. Halten Sie auf, hören! Ihr schafft es nicht, merkt ihr denn nicht? Ihr provoziert seine negative Haltung! Die Pfleger versuchten, Cortellinis Kopf zurückzubiegen, aber er schlug um sich wie eine Windmühle. Basta, habe ich gesagt. Offenbar ist er in der akuten Phase. Giorgio, du siehst doch, er ist in der akuten Phase. Lass ihn! Cortellini rückte sich die beim Kampf verschobene Nase wieder zurecht. Tja, und das war das Ende des Eingriffs des lokalen psychiatrischen Hilfsdienstes unter der Leitung von Dr. Motta. Die Sache hatte jedoch ein politisches Nachspiel. Der Bürgermeister und der Jugendreferent wurden der Verantwortungslosigkeit bei der Organisation des Karnevals 56 bezichtigt, weil sie falsche Nasen ausgeteilt hätten, ohne vorher das Gesundheitsreferat und den psychiatrischen Hilfsdienst über die eventuellen Risiken zu Rate zu ziehen. Auch die Spitzhüte wurden kritisiert. Man könne, sagte der Gesundheitsreferent, doch nicht jedem einen Spitzhut geben, außer man sei Zyniker oder nicht kompetent. Wo ist denn mein Sessel? Die Herren verloren bei der Abstimmung beide ihre Sessel und der bisherige Gesundheitsreferent wurde Bürgermeister. Cortellini aber zeigt sich in der Kneipe auch weiterhin mit der falschen Nase. Und seitdem das Problem politisch geworden ist, versucht keiner mehr, sie ihm wegzunehmen. Thank you. Am Stadtrand streichen oft ältere Personen männlichen Geschlechts ohne Papiere und im Zustand einer allgemeinen Gedächtnislosigkeit herum. Es handelt sich um Personen, die ein plötzlicher Impuls dazu drängt, das Haus zu verlassen und die irgendwo hingehen, sich aber später nicht erinnern können, wohin. Sie sehen aus, als hätten sie eine Verabredung. Oft legen sie viele Kilometer zurück. Mancher steigt auch automatisch in einen Zug und er weiß weder, wo er abgefahren ist, noch an welchem Bahnhof er ankommen wird. Gewöhnlich werden sie von der Polizei aufgegriffen. Und es wiederholt sich immer das gleiche Gespräch. Wo ist der Ausgang? Wo ist hier der Ausgang? Ist das Labyrinth? Hier den Flur entlang, bitte. Wir gehen in ein anderes Büro. Endlich, ist das der Ausgang? Wo ist denn das Fenster? Der Flur hat keine Fenster. Keine Fenster? Ja, aber hier war doch eins. Wem gehören denn die Katzen? Dem Hausmeister? Hier sind keine Katzen. Warum? Sie sind an einen Stuhl gestoßen. Der Stuhl ist Hausmeister. Wie bin ich so schnell? Soll ich denn die Treppe hinunterfallen? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Hier ist keine Treppe. Wir gehen einfach einen Flur entlang in ein anderes Büro. Aber diese Stufen, wenn man nicht aufpasst, sieht man sie gar nicht. Nehmen Sie hier bitte Platz. Wie ist Ihr Name? Boni, Guido Boni. So viele Leute hier. Wie haben denn die hier alle Platz? Warten die alle? Wir sind allein, Herr Boni. Außer uns beiden sind hier keine anderen. Da rechts, hallo. Ich glaube, den mit der karierten Mütze kenne ich. So viele Leute in einem Raum habe ich noch nie gesehen. Ist das hier ein öffentlicher Wettbewerb? Wie alt sind Sie, Herr Boni? Das wusste meine Frau. Ich halte nichts davon. Was haben Sie in Ihrem Leben gemacht, Herr Boni? Gemacht? In meinem Leben? Was ich da gemacht habe? Wie viel habe ich gemacht? Ich schwöre Ihnen. Aber was? Waren Sie Angestellter? Nein, das war ich Ihnen. Was haben Sie denn dann gemacht, Herr Boni? Ich habe keine Zeit gehabt. Es war so kurz. Mein Leben. Fragen Sie denn auch meine Frau, sie ist besser auf dem Laufenden. Wohin geht die da drüben? Wohin geht die denn alle? Ich will auch raus. Ist hier keine Türklinke mehr? Ja, und mehr erfährt man gewöhnlich nicht. Weder zu der Person, noch zu ihrem vergangenen Leben. Wir brachten kurze Lebensläufe der Idioten von Ermanno Cavazzoni. Hörspielbearbeitung Valerie Stiegele, Übersetzung Marianne Schneider. Es sprachen Anke Sevenich, Hartmut Schoris, Reinhard Malberg, Bettina Lohmeier, Gerd Zink, Markus Graf, Otto Schnelling und Heidemarie Rohweder. Regie Julian Klein. Produktion Hessischer Rundfunk 2001.